Das nationale Zuchtideologische den Komitee der Demokratischen Republik Kongo gab am 2. Dezember einen Bulletin mit dem Titel Zum 5. Todestag vom Führer Kim Jong-il heraus. Auf dem Bulletin erschien das Sonnenporträt von Genossen Kim Jong-il. Zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il veröffentlichte jüngst der algerische Schriftsteller und Journalist Ali Karjouli einen Beitrag, in dem er die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Jong-il gewürdigt hatte.